Raskolnikow ging direkt nach Hause. Er war so verwirrt und durcheinander, dass er, als er nach Hause kam, sich auf den Divan setzte und erst eine Viertelstunde ausruhen musste, ehe er versuchen konnte, seine Gedanken einigermaßen zu sammeln. Über den Fall mit Nikolai wollte er gar nicht anfangen nachzudenken. Er fühlte, dass er erschüttert war, dass in dem Geständnis Nikolais etwas Unerklärliches, Wunderliches war, was er jetzt um keinen Preis zu verstehen vermochte. Aber das Geständnis Nikolais war eine unbestreitbare Tatsache. Die Folgen dieser Tatsache wurden ihm sofort klar. Die Unwahrheit musste sich schon bald herausstellen und dann würde man ihn wieder vornehmen. Aber bis dahin war er wenigstens frei und musste nun unbedingt irgendetwas für sich tun, denn die Gefahr war unabwendbar. Die Gefahr, ja, aber in welchem Grade? Die Lage begann sich zu klären. Er vergegenwärtigte sich in groben Zügen und ganz im Allgemeinen seinen Auftritt bei Porfiri, und es überlief ihn eiskalt vor Entsetzen. Gewiss kannte er noch nicht alle Absichten Porfiris, konnte er nicht alle seine Berechnungen von vorhin enträtseln. Doch ein Teil des Spieles war nun klar. Selbstverständlich konnte niemand besser als er verstehen, wie bedrohlich für ihn dieser Schachzug im Spiel Porfiris war. Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte sich schon vollkommen verraten, bereits unwiderruflich. Porfiri hatte die Empfindlichkeit seines Charakters erkannt und ihn vom ersten Augenblick an richtig eingeschätzt und durchschaut. Nun handelte er sehr entschlossen danach und fast mit sicherem Erfolg. Es war nicht zu bestreiten, dass Raskolnikow sich auch vorhin schon stark kompromittiert hatte, doch bis zu Beweisen war es noch nicht gekommen. Dies alles war immer noch relativ. Aber sah er jetzt auch alles richtig? Irrte er sich nicht? Zu welchem Resultat hatte Porfiri heute kommen wollen? Hatte er heute wirklich etwas vorbereitet? Und was mochte es sein? Hatte er wirklich auf etwas gewartet oder nicht? Wie hätten sie sich heute getrennt, wenn der unerwartete Zwischenfall mit Nikolai nicht eingetreten wäre? Porfiri hatte fast sein ganzes Spiel aufgedeckt. Es war selbstverständlich gewagt von ihm, aber er hatte es doch getan und, so schien es jetzt Raskolnikow, wenn er wirklich mehr in der Hand gehabt hätte, würde er auch das noch aufgedeckt haben. Was war das nur für eine kleine Überraschung? Oder wollte er ihn nur zum Besten halten? Hatte sie eine Bedeutung oder nicht? Konnte sich dahinter eine Tatsache, ein positiver Beweis verbergen? Vielleicht der Mann von gestern? Wohin ist der verschwunden? Wo war er heute? Denn wenn Porfiri wirklich etwas Positives hatte, so konnte das selbstverständlich nur mit dem Mann von gestern zusammenhängen.